Das war nun allerdings ein wunderlicher Verlauf, den unser Empfang bei diesem Beamten nahm. Man hatte den guten Mann, der höchstens Feldwebel und Pfeifenstopfer seiner Vorgesetzten gewesen war, nach Gbili geschickt, um ihm Gelegenheit zu geben, für sich selbst zu sorgen und ihn dann jedenfalls längst vergessen. Der Vekil war also wegen seines Unterhalts auf Erpressung angewiesen. Und so war ich ihm gerade gelegen gekommen. Er nahm an, mit mir Fremden ungestraft tun zu können, was ihm beliebte. Natürlich war ich nur auf mich selbst angewiesen, aber es fiel mir doch nicht ein, mich vor seiner Hoheit zu fürchten. Vielmehr machte es mir Spaß, dass er uns so unverfroren mit Stockschlägen beglücken wollte. Und ich war neugierig, ob sein Gastfreund wirklich der von uns gesuchte Hamd el-Amasad war. Der Vekil klatschte in die Hände und sogleich erschien ein schwarzer Diener, der sich vor ihm wie vor einem Sultan auf die Erde warf. Der Vekil flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der Neger entfernte sich wieder und trat mit dem Erwarteten ein. Es war Hamd el-Amasad. Da, dieser Mann ist es, den ihr sehen wolltet. Nun, ist er ein Bekannter von dir? Ja. Du hast recht gesprochen, er ist ein Bekannter von dir. Das heißt, du kennst ihn, aber dein Freund ist er nicht. Ich würde mich für seine Freundschaft auch sehr bedanken. Wie nennt er sich? Er heißt Abu en-Nasser. Das ist nicht wahr. Sein Name ist Hamd el-Amasad. Jauer, wage es nicht, mich der Lüge zu beschuldigen, sonst erhältst du 20 Hiebe mehr. Allerdings heißt mein Freund Hamd el-Amasad. Aber höre, du Hundesohn, als ich noch als Miralei in Stambul stand, wurde ich eines Nachts von griechischen Banditen angefallen. Da kam Hamd el-Amasad mir zu Hilfe, sprach mit den Räubern und rettete mir das Leben. Seit jener Nacht heißt er Abu en-Nasser, Vater des Sieges. Denn niemand kann ihm widerstehen. Nicht einmal ein griechischer Bandit. Du willst in Stambul Miralei also Oberst gewesen sein? Bei welcher Truppe? Bei der Garde, du Sohn eines Schakals. Wage es noch einmal, mich zu beschimpfen, so gebe ich dir eine solche Ohrfeige, dass du morgen deine Nase für ein Minarett ansehen kannst. Du wärst der Kerl, ein Oberst gewesen zu sein. So etwas kannst du hier deinen Oasenhelden erzählen, aber nicht mir, verstanden? Ja, ich hätte sogar Generalmajor werden können, wenn mir die Stelle hier in Kpili nicht lieber gewesen wäre. Ja, du bist ein wahrer Ausbund an Tapferkeit und Mut. Ja. Du hast mit Banditen gekämpft, die dein Freund Hamd el-Amasad mit bloßen Worten besiegte. Hörst du? Mit Worten! Hamd el-Amasad war bestimmt ein sehr guter Bekannter von diesen Räubern oder gar ein Mitglied ihrer Bande. Hamd el-Amasad hat erstens in Blida in Algerien einen Raubmord begangen, zweitens hat er im Flussbett Tafawi einen Mann getötet und drittens hat er auf dem Schott el-Cherit meinen Schottführer, den Vater dieses jungen Mannes, erschossen, weil er mich verderben wollte. Er ist von mir bis nach Kbili verfolgt worden und nun finde ich diesen Menschen wieder als den Freund eines Mannes, der ein Oberst im Dienste des Großherrn zu sein behauptet. Ich klage ihn des Mordes bei dir an und verlange, dass du ihn gefangen nimmst. Dieser Mann ist ein Giauer. Er hat getrunken und weiß nicht, was er redet. Er mag seinen Rausch ausschlafen und sich dann verantworten. Dieser Giauer ging mit einem Führer und seinem Diener über den Schott. Er traf auf uns und stürzte meinen Gefährten in den Sumpf, sodass mein Freund elend ertrinken musste. Warum tat er das? Aus Rache. Wofür wollte er sich rächen? Er hatte im Flussbett Tarfoy einen Mann getötet. Sicher hat er ihn auch beraubt. Lass ihn einmal durchsuchen. Aber nicht im Besitz der Wertsachen dieses armen Mannes ist. Wir kamen dazu und wollten ihn festnehmen. Er aber entwischte uns. Kannst du deine Worte beschwören? Beim Bart des Propheten. Das ist genug. Hast du die Anklage vernommen? Ja. Was sagst du dazu? Dass der Ankläger ein Schurke ist. Er war der Mörder und hat in seiner Aussage die Personen verwechselt. Hamd el-Amasad hat geschworen und du bist ein Ungläubiger. Ich glaube nicht dir, sondern ihm. Frage meinen Diener. Hadschi Alef Omar ist mein Zeuge. Er dient einem Giauer. Seine Worte gelten nichts. Ich werde den großen Rat der Oase einberufen lassen, der meine Worte hören und über dich entscheiden wird. Du willst mir nicht glauben, weil ich ein Christ bin und schenkst dennoch einem Ungläubigen dein Vertrauen. Dieser Hamd el-Amasad ist nämlich ein Armenier, also auch kein Moslem, sondern ein Christ. Mein Freund hat beim Propheten geschworen. Das ist eine Niederträchtigkeit, für die ihn Gott bestrafen wird. Wenn du mich nicht hören willst, so werde ich ihn beim Rat der Oase verklagen. Der Rat der Oase könnte ihm nicht das Geringste tun, denn mein Freund besitzt einen Pass und steht somit im Schatten des Großherrn. Und ich bin einer, der im Schatten seines Königs steht. Auch ich habe einen ordnungsgemäßen Pass. Du hast ihn in der Tasche. Er ist in der Sprache der Giauer geschrieben. Ich würde mich verunreinigen, wenn ich ihn lese. Deine Sache wird noch heute untersucht werden. Zunächst aber erhaltet ihr die Bastonaden. Du 50, dein Diener 60 und dein Schottführer 20 Hieber auf die Fußsohlen. Soldaten, steht still und schwatzt nicht! Nehmt diese fremden Männer in die Mitte. Marsch! Hoheit, wir haben die Kerle. Korporal führt sie hinaus. Rechts, dreht um! Marsch! Marsch! Links, rechts, links, rechts! Marsch, links, in den Hof! Rechts! Sidi, wann machen wir der Posse ein Ende? Hast du eine Schnur, Oma? Ja, meine Bonusschnur. Mach sie los. Ja, Sidi, was soll ich tun? Halef, der Hof hat nur einen Ausgang. Du springst zu diesem Ausgang und lässt keinen Menschen durch, sobald ich dir ein Zeichen gebe. Halt! Breitet den Teppich aus, dass ich und mein Freund Hamd al-Amassad Platz nehmen können. Gib mir Feuer für die Pfeife. So, legt diesen Kerl auf den Block und gebt ihm 50. Wekil, hast du meinen Pass noch in der Tasche? Ja. Gib ihn mir. Du wirst ihn niemals zurückerhalten. Warum nicht? Es soll sich kein Gläubiger daran verunreinigen. Du willst mich wirklich schlagen lassen? Ja. So werde ich dir zeigen, wie es ein Nemsi macht, wenn er gezwungen ist, sich selbst Gerechtigkeit zu verschaffen. Oma! Alef! Hände hoch! Platz! Oder eine Kugel sitzt euch im Gehirn! Reißt aus! Bringt Hilfe! Zurück! Ihr bleibt hier!